Kommenden Terroristen sind schwer bewaffnet. Bitte fahren Sie weiter, halten Sie nicht an. Meine Damen und Herren, gilt natürlich für den gesamten Raum von Fürstenfeldbruck. Nicht nur auf der Autobahn, auch auf allen Straßen in diesem Gebiet. Dem ist nicht so. Denn das Sanitätsauto brachte zwar einen verletzten Araber ins Krankenhaus, doch sind die vier anderen Terroristen geflüchtet. Wie von der Polizei mitgeteilt wird, ist eine Großfahndung mit Suchhunden angelaufen. Ob die zunächst entkommenen Terroristen angeschossen worden sind, steht im Augenblick noch nicht fest. Bitte an die Kraftfahrer, die Richtung Stuttgart die Autobahn benutzen. Halten Sie nicht an, nehmen Sie keinen Anhalter mit. Die Terroristen sind schwer bewaffnet.